Fassade. Was hat sich der Herr Barning da eigentlich jetzt gedacht? Letztes Jahr hat er noch gesagt, die Klangfassade ist nicht mehr und er baut alles in eine einzige Seite ein, wo quasi alles reinkommt, was nicht sonst irgendwie produziert wird oder schon produziert wird, aber nicht ja in irgendeinen Namen stehen kann. Und heute macht er ein auf die alte Domain Klangfassade wieder den Podcast Klangfassade und nennt das ganze Gespräch und Geräusche. Was ist hier eigentlich passiert? Im Grunde ist es so, dass ich gemerkt habe, dass ich einerseits die Sachen, die ich sonst tue, die ich auch beruflich tue und auch in meinem Studium tue, so mehr in diesen grafischen Bereich und sowas geht. Und andererseits habe ich gemerkt, dass ich ja noch dieses Podcast-Hobby habe und das Ganze jetzt unter so eine Subdomain zu setzen, ist vielleicht auch nicht die beste Möglichkeit, denke ich, sowas aufzusetzen, weil einerseits irgendwie anscheinend auch Google damit richtig zurechtkommt oder ich bin einfach nur doof und kann das nicht. Und andererseits sollte das vielleicht doch etwas eigenständiger sein als das, was ich sonst immer mache. Also Klangfassade könnte doch eigentlich auch alles andere fassen, was ich sonst so produziere. Und deswegen habe ich das jetzt so gemacht, dass ich gesagt habe, das geht jetzt unter dem Punkt Gespräche und Geräusche. Und da passiert einerseits wahrscheinlich wieder das, was früher bei Klangfassade passiert ist. Und andererseits wird hier auch das reinkommen, was ich denke, wie ich mit anderen Leuten über Dinge rede, die mich interessieren. Einerseits zum Beispiel diese Geschichte mit Florian über Open Source, was ja hier schon reingekommen ist. Und andererseits halt auch alles, was bei mir so im Alltag passiert, wo ich denke, da sollte ich mal vielleicht mit Leuten drüber reden. Oder da fange ich an, einfach mal das Aufnahmegerät rauszuholen und das aufzunehmen, was passiert. Ich weiß noch nicht, wie oft hier irgendwie etwas erscheinen wird. Ich hoffe öfter, weil irgendwie habe ich schon Lust, wieder ein bisschen mehr privat zu podcasten. Nicht nur beim gefährlichen Halbwissen, sondern auch so private, eigenständige Sachen. Vielleicht auch ein bisschen zu experimentieren. Aber ich glaube, so wie das jetzt passiert, ist es ganz gut. Und jetzt kann man auch wieder sagen, hier, Klangfassade hat einen eigenen Podcast und da passieren die und die Dinge. Vielleicht ist es jetzt nicht mehr so ganz speziell, aber ich finde, wenn man das Ganze erweitert, ist es eigentlich ganz gut. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch den Screencast gemacht über, wie man Livestreams macht und das Ganze aufnimmt mit Adobe Audition. Ich habe mir heute allerdings auch angeguckt, dass Reaper eigentlich vielleicht auch eine ganz gute Lösung ist, um Sachen aufzunehmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wird sich vielleicht auch nochmal zeigen, mit was ich das mache. Wenn sich da noch irgendwas ändert, werde ich wahrscheinlich auch nochmal einen Screencast machen. Also ihr seht, ich rede jetzt hier gerade so nullnummerartig über die Sachen, die ich jetzt sagen möchte. Und außerdem noch gar nicht in dieses große Mikrofon, was ich sonst habe. Ich habe hier einfach nur den Zoom H1 unter meinen Mund gehangen und einfach mal losgeredet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch mehr irgendwie erzählen kann oder erzählen möchte für heute Abend. Es hat draußen geschneit. Ich habe davon keine Tonaufnahmen gemacht. Ich denke, das wird ganz gut. Also schaltet mal wieder rein. Wenn, oder ihr hört ja auch automatisch, wenn irgendwelche neuen Sachen passieren. Von daher bis bald und ich freue mich darauf, euch als Zuhörer zu haben, wer dieses hört. Und seid gespannt, bleibt gespannt. Hier passieren auf jeden Fall noch Sachen. Bis dann.